Spiegel, lass mich sehen, wer mich zu verstehen. Funkel in mein Auge, komm zurück, leih mir das Glück. Hoffnung, wer mich siegen, wer mich gehen. Lass den Wind sich drehen, kummervolle Seele, löst dich auf. Führe mich bergauf. Hoffnung, lass mich streben, lern mich sehen. Ich bin der Sonnenschein, Sehnsucht, bunte Träume, reißt euch los. Wo treibt das Rettungsboot? Lern mich gehen. Spende mir Sonnenschein. Anker meiner Ängste, mach dich los.